sunantu sakamo karam sakke kame ca upe kirsika tate chantane ke vimane namo tasse bhagavato Sami, Vaishnava. auch verlieren, im Guten wie im Bösen, deren Herr werde ich sein. Evam amei abhinnam pachavekitamam. So sollten wir denn häufig reflektieren. Evam me sutam ekam samayam bhagava sabbatiyam viharati jetavani anachapindi kansa arami tatrako bhagava viko amantesi vikavo Ajopagatochi pambajitena abhinnam panchavekitambam parapatibandhame jivipati pambajitena abhinnam panchavekitambam anyo me apampo karaniyosi pambajitena abhinyam panchavekitambam kachinuko me atasilatona upavadahiti pambajitena abhinyam panchavekitambam kachinukomam anuvinchavinyo sabrahmachari silatona upavadantiti papachitena abhinhan panchavekitambam sabehi me piyehi manapehi nana bhavo vina bhavoti pambajitena abhinnam panchavekitambam kamma sakho mi kamma dayado kamma yoni kamma bandhu kamma patisarano yam kammam karissami kalyanam va papakam va tassa dayado bhavissami iti pabhajitena abhinhan panchavekitambam samerantim divabhiti patantiti pambajitena abhinhan panchavekitambam kachinukoham sunyagare abhiramamiti pambajitena abhinhan panchavekitambam asinuko me uttari manussa dhamma alamariya jnana dassana viseso adhigato soham panchime pale sambrahmachari namampo bhavissamiti pambajitena abhinnam panchavekitambam. บัง อิเมโคภิกขเวตัสสะธัมมาปัพพจิตเตอะวินหันปัญจวิคคิตังปาทิอิตัมภูชะภะคะวะอันตะมะนาติภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอะวินันดุน So habe ich gehört, einmal hielt sich der Erhabene bei Sabati auf in Jetaheim im Kloster des Anatta Pindika. Dort aber richtete sich der Erhabene an die Bhikkhus. Ihr Bhikkhus, ehrwürdiger Herr, erwiderten die Bhikkhus den Erhabenen. Der Erhabene sagte dieses.Bhikkhus, es gibt 10 Dinge, die sollte ein Hausloser heute reflektieren. Welche 10? Ohne Rang in der Gesellschaft, nicht auf Karriere aus. So sollte ein Hausloser heute reflektieren. Mit anderen fest verknüpft ist mein Leben mit der Arbeit. So sollte ein Hausloser heute reflektieren.Im Auftritt und Verhalten muss sich Änderung bewirken. So sollte ein Hausloser häufig reflektieren. Muss ich mir auf meine Tugend selber Vorwurf erteilen? So sollte ein Hausloser häufig reflektieren. Können kundige Gefährten, die von meinen Tun erfahren, mir auf meine Tugend etwa Vorwurf erteilen?So sollte ein Hausloser häufig reflektieren. Alles, was mir lieb und angenehm, muss sich ändern und vergehen. So sollte ein Hausloser häufig reflektieren. Ich finde heile meine Taten, erbe meine Taten, entsprungen meine Taten, verwunden meine Taten. Auf meine Taten muss ich mich verlassen. Welche Tat ich auch verübe,Im Guten wie im Bösen, der Herr werde ich sein. So sollte ein Hausloser heute reflektieren. Verbringe ich zustande während Tage und Nächte vergehen, so sollte ein Hausloser heute reflektieren. Finde ich Gefallen an Abgeschiedenheit, so sollte ein Hausloser heute reflektieren. Habe ich über menschlichen Zustand erlangt,Wissen und Schau, wie zum Verlieren gereicht, so dass ich in letzter Stunde von Gefährten betrachtet mich verliere bin. So sollte ein Hausloser häufig reflektieren. Wie gewusst sind die 10 Dinge, die sollte ein Hausloser häufig reflektieren. Die Jagd der Erhabene, die Bibus waren zufrieden und entzückt über die Worte des Erhabenen. Aham Sukhito Nidukho Humi Avero Humi Abhyapacho Humi Ani Satta Lata Sampaditoma Sitam, Tasma Hibodani Sametam Sapi, Metam Karota Manusia Pajaya, Diva Charanto Charanti Yevali, Tasma Hinera Kata Appamata, Yam kinchi vidam idarvahuramva sarge suvayam ratanam parita nano saman atitatagatena idam pibuddhe ratanam parita etena sacchena suvatti hotu Kayam viragam amatam panitam yattat jaga sakya muni samahito natena dhammena samatti kinchi idampi dhamme ratanam panitam etena sacchena suvatti hotu Yam buddha setto parivanna isucin samadhimana tarikanyamahu samadhinatena samona vichati dampi dhamme ratanam panita etena sacchena suvatti hotu Ye pukala atta satam pasatta chatta hiyeta niyukani honti te dakkineya sugatassa savaka ete sudinnani mahappalani idampi sange ratanam panita etena sacchena suvatti hotu yesuppayutta manasa dalhena nikkamino gotama sasanam hi te pattipatta amatam vigaiha Lata mudani putin gonja mana idam pisange ratanam panita etena sacchena suvatti hotu yatinda kilo patavim sitosi yachatupi vate vihasampakampi yutatupamansa purisam vadami yo ariyasanchani avecha passati idam pisange ratanam panita etena sacchena suvatti hotu ye ariya sacchani vibhavayanti gambhira pannena sudesitani kinchapi te honti pusappamatta na te bhavan attamamadiyanti idampi sange ratanam panitam etena sacchena suvatti hotu sahavassadassana sampradaya ayasso dhamma janita bhavanti sakkaya ditti vichikicchitancha Sīlabbataṁ vāpiyadatti kinchi chatu apāye icha vipramurto chachāvitānāni abhabbhokātum idampi saṅge ratanam panitam

Thank you.

Thank you. Patisamvedi Asa Silsameti Sikhati Peti Patisamvedi Asa Silsameti Sikhati Sukha Patisamvedi Asa Silsameti Sikhati Sukha Patisamvedi Asa Silsameti Sikhati Chitta Sankara Patisamvedi Asa Silsameti Sikhati Chitta Sankara Patisamvedi Asa Silsameti Sikhati Asambhayam Chitta Sankaram Asa Silsameti Sikhati Asambhayam Chitta Sankaram Asa Silsameti Sikhati Chitta Patisamvedi Asa Silsameti Sikhati Chitta Patisamvedi Asa Silsameti Sikhati Amitamodayam Chintam Asa Silsameti Sikhati Amitamodayam Chintam Asa Silsameti Sikhati Samadhan Chintam Asa Silsameti Sikhati Samadhan Chintam Asa Silsameti Sikhati Vimojayan Chintam Asa Silsameti Sikhati Vimojayan Chintam Asa Silsameti Sikhati Anichanupassi Asa Silsameti Sikhati Anichanupassi Asa Silsameti Sikhati Viraganupassi Asa Silsameti Sikhati Viraganupassi Asa Silsameti Sikhati Nirodhanupassi Asa Silsameti Sikhati Nirodhanupassi Asa Silsameti Sikhati Patinissanganupassi Asa Silsameti Sikhati Patinissanganupassi Asa Silsameti Sikhati Ayam Ujjatananda Anapana Sati Sachepotvam Ananda Girimanandasa Vikuno Imadasa Sanya Vaseyasi Tanam Kokane Tan Vijati Girimanandasa Vikuno Imadasa Sanya Sudvaso Abadu Tanaso Patipasam Veyati Aho Ayasma Anando Bhagavato Santike Imadasa Sanya Uvahitva Yenayasma Girimanando Tenupasankami Upasankamitva Ayasmato Girimanandasa Imadasa Sanya Abhasi Atako Ayasmato